3. Hallo. Hallo. Entschuldige, wohnst du hier? Ja, warum? Ich wohne jetzt auch hier. Ich heiße Julian. Hallo Julian. Herzlich willkommen. Ich bin Leon. Ich muss leider los. Bis bald. Tschüss, bis bald.